Ja, dann begrüßen wir euch zur 783. Folge des Newsworldcasters Podcast. Wieso denn 783? Nachdem wir in Folge 55 die Zeitmaschine erfunden haben. Sind wir jetzt... Ja, haben wir das mit DSA ausgewürfelt, in welche Folge wir reisen. Okay. Ja. Nee, Quatsch. Deswegen heute auch eine reguläre Folge und keine mit irgendeinem Special-Thema. Ja, stimmt. Weil ist ja die 700, was hat sie? 700? 83. 83. 86? Ich weiß nicht. Oder 86. Wir können da auch springen. Wir haben jetzt die Zeitmaschine. Eben. Ja. Nein, wir begrüßen euch froh und motiviert im neuen Jahr 2015. Ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet entspannte Tage und viel gutes Essen. Ich hatte das. Ich auch. Ja, ich hatte aber vor allen Dingen Gutes zu trinken. Ich auch. Gute Weine. Ich hatte vor allen Dingen auch relativ viel zu trinken. Hast du wieder... Fast an Feiertagen merke ich mehr Party oder härter gepartied als im restlichen Jahr. Okay. Ja, ich war sowohl an Heiligabend als auch an Silvester bis um 6 knapp unterwegs. Hört, hört. Hört, hört. Der Max. Der Max. Ein Nimmersatt. Ja, hab auch nachts nochmal was gegessen jeweils. Ja. Ja. Wir haben noch einen Wischel-Whisky von dem letzten Stammtisch. Genau. Du weißt schon, was ja, es ist, weil du... nicht, weil ich gelunzt habe, sondern weil ich unfreiwillig halt, als ich den geholt habe, durchlesen konnte durch die Verhüllung des aufgeklebten Etiketts, um welchen Tropfen es sich handelt. Ja, ich bin allerdings noch völlig unvorbelastet. Deswegen rätst du und ich trinke einfach. Ja. Dankeschön. Ja, mir ist ja letztens aufgefallen, als ich so in meinem Urlaub noch ein bisschen unsere Podcast-Datenbank verwaltet habe, dass wir doch wirklich sehr viele Spenden des Whisky-Stammtisch Trier verkostet haben in der letzten Zeit. Absolut. Hierfür nochmal ein Danke an alle Spender. Ja. Ja, also es ist wirklich... Nämlich nach... dem Vetter. Nach dem Eintrag in der Knochenmarkspenderdatei und nachdem ihr beim Blutspenden wart und auf der Samenbank, der nächste Schritt ist, uns Whisky zu schicken. Okay. Aber auch bitte nichts von den anderen drei Sachen. Nee. Ja. Also die viertwichtigste Sache, die man an Flüssigkeit spenden kann in Deutschland, ist Whisky an uns. Sehe ich ähnlich, ja. Ja. Und nicht irgendwie Wasser nach Afrika. So. Ich nehme aber auch ein Bier, neuerdings. Dazu später mehr. Ja. Ah ja, wir riechen mal hier rein. Ist auf jeden Fall eine Destille, die ich kenne, würde ich sagen. Ja. Also ich finde, er riecht unheimlich süß, fruchtig. Ja. Aber sehr weich, also nicht so, nicht so dick, sondern sehr... fein. Elegant. Elegant, ja. Ja. Fruchtig so nach Holz bisschen. Leichte Eiche. Also so Eiche, so frische Eiche, so fruchtige, frische Eiche. Wenn man so ein bisschen so, wie wenn man so einen grünen Ast aufbiegt. Mhm, ja. Ich weiß nicht, erinnert mich denn? Also ich warte es erstmal gerade ab, weil ich glaube, das nächste, was ich noch sagen könnte, könnte ich schon sehr auf eine Spur führen, aber. Ja. Das kommt mir gerade unheimlich krass bekannt vor, aber. Ja, ich kann dir einen Tipp geben, du hast aber, du hast noch nie eine Flasche dieser Destille besessen. Nee, weiß ich nicht. Ja, das kann ich jetzt so sagen. Ja. Das weiß ich, ja. Kann ich, ja. Sollen wir mal probieren? Mhm. Mhm. Wir hatten den Whisky aber auch schon mal im Podcast, oder? Nee, nicht genau den. Aber von der Destille haben wir schon mal was im Podcast gehabt. Ich bin gerade echt... Mit dem großen Bruder mal. Wir hatten den großen Bruder? Ja. Ja, wenn wir den großen Bruder hatten. Also ich finde das durchaus auch etwas Vanille im Geruch. Ja. Also so süße Vanille und eine frische Holznote. Ja. Aber auch elegant. So ein bisschen Alkohol, muss ich sagen. Ja. Und elegant. Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. Ist es ein McAllen? Ja. McAllen Fine Oak. Oh Mann, ey. 12 Jahre alt. Also wer jetzt noch nicht überzeugt ist von uns als Podcast, der sollte... Ja. Also der... Jetzt gibt auch kein Argument mehr. Ja. Ja, krass. Ein McAllen Fine Oak, 12 Jahre alt. Riecht ziemlich geil. Finde ich im Geschmack relativ langweilig gerade, muss ich sagen. Aber der 18-Jährige war richtig geil. Aber kostet halt auch ein Vermögen. Der 12-Jährige ist ja mittlerweile schon irrsinnig teuer. Weiß aber nicht, ob das nicht... Nee, das müsste eine neue Abfüllung sein. Stimmt, aber für 40% echt hast du den Alkohol ziemlich präsent. Finde ich. Ja. Also ist... Der 18-Jährige, um meinen Vergleich zu haben, den haben wir ja damals als super elegant und irgendwie sehr geil und fein empfunden. Das der hier so ein bisschen hat auch eine Feinheit, eine Eleganz, so eine Glätte im Mund, aber... Noch so ein bisschen die Unruhe der Jugend von nur 12 Jahren. Ja, und nee, das so ein bisschen brennen vom Alkohol, da das war halt überhaupt gar nicht beim 18-Jährigen. Der 18er war auf dem Punkt. Und ja, von daher, also gerade zum Vergleich, irgendwie habe ich den 18er gefühlt gerade noch sehr präsent. Dafür, dass wir den nur einmal getrunken haben, aber der hat mich echt, er hat irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Ja. Und den 12er jetzt finde ich okay, aber würde ich mir auch nicht kaufen. Nee. Würde ich mir auch für 40 Euro nicht kaufen. Und der kostet, glaube ich, mittlerweile ein gutes Stück mehr. Haben wir den 18er getrunken oder hatten wir den, nee, war schon 18er, ne? 18er oder sogar 21. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Wir hatten auf jeden Fall einen ziemlich hochwertigen McAllen für irgendwie 200 oder so. Das war sehr viel, aber das Problem ist, dass die McAllens mittlerweile ja alle ziemlich teuer sind. Ja, deswegen. Auch der hier. Und umso unspektakulärer finde ich den gerade. Ja. Ja, aber... Gut rauchen, aber ich finde, irgendwie McAllen hat schon auch einen sehr eindeutigen Destillerie-Charakter, oder? Auf jeden Fall. Also... Ich fand das Ganze wirklich sehr, wie soll man sagen, prägnant halt. Irgendwie, man hat nee, McAllen Fine Oak, 18 Jahre alt haben wir getrunken und Fine Oak 12 Jahre haben wir jetzt gerade irgendwie. Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einfach gut errochen, was es ist. Darf an der Stelle aber auch nochmal Werbung machen. Haben wir ja über den Stammtisch bekommen, dieses Sample. Ist am kommenden Samstag ist wieder Stammtisch. Genau. Am 10.01. um 19 Uhr. Kommst du auch? Ich komme auch, ja. Gut. Ich muss aber um 10 weg. Das ist kein Problem, dann bist du schon betrunken. Nee, nicht zu viel. Ich muss aufpassen, weil um 10 Uhr fängt erst NFL. Ach so. Ach so. Ach, der Max hat da gar nichts anderes mehr im Kopf. Hier ist, sind Playoffs. Die Ravens spielen gegen New England. Du bist letztens auch früher gegangen, so. Ja, ich gehe ja öfter mal früher. Ja. Ja. Spaß hier den traurigen Teil der Veranstaltung, wenn alle nur noch betrunken rumliegen, ne? Nee, ich komme mir das aufräumen. Ah, ja, natürlich. Nee, ich habe auch... keine Leute betrunken rum. Aber ich glaube, das hat man, wenn man hier öfter reinhört, jetzt auch als Scherz erkannt. Ja, so wie wir bisher vom Whisky stammt. Ich war auch shoppen in Luxemburg und habe Hast du Flaschen Spiritus für den Tank besorgt? Ja, nee, und hab werde, ja, ich glaube, die rauchige Variante, die ich gekauft habe, werde ich am Samstag mitbringen. Ja, bin gespannt. Noch nichts Neues. Ich nehme, glaube ich, Glentro noch 15 Jahre. Ja, ist auch Revival mit. Revival. Santana Revival. Ja. Das heißt Satan und Deivel. Ja. Ja, schön. Gut. Aber ja, jeder ist natürlich herzlich eingeladen, auch zu kommen. Oh, ja. Wir haben ja auch eine neue Seite, whisky-stammtisch-trier.de. Ist eigentlich relativ unspektakulär. Ist halt, aber sieht trotzdem ungefähr 1 Million mal moderner aus als die davor. Ja, ist halt immer eine Ankündigung für den kommenden Stammtisch und ein Review, ein Rückblick des Vergangenen. Mhm. Ja. Gut, kommen wir noch zum... Ich finde, der schmeckt doch irgendwie lasch. Okay. Also so, gerade was die süßen, fruchtigen Noten angehen, die, finde ich, kommen da nicht so raus gerade, oder? Das ist mir so. Vielleicht, weiß ja nicht, der ist ja gewichtelt. Vielleicht war die Flasche auch schon was länger auf. Weiß ich. Ja, aber der Geschmack ist doch sehr eindimensional. Ja, ja, und was viel halt, Holz. Nicht so ganz bitter, sondern genau, so fein, aber schon sehr dünn. Du hast fein und aber eigentlich nur das Holz und mehr ist auch nicht. Genau, deswegen riecht der eigentlich viel schöner, als er schmeckt. Der Geruch ist schon echt schön, muss ich sagen. Da ist auch deutlich vanillige Süße und halt dieses frische Holz. Die fehlt mir so ein bisschen im Geschmack. Ja. Schade. Ist halt doch auch nur 12 Jahre alt. Ja, aber trotzdem. Ja. Ja. So, Ja, kommen wir zu unserer fast schon Lieblingskategorie. Dem Whisky-Wort. Müssten uns das eigentlich mal so einsprechen lassen, ne? Als, so, dann haben wir so ein Soundboard, also abfeuern können. Ja. Von wem? Weiß nicht. Sind die, schnell die Top 5 der Leute, die unser. Da müssen ja dann deutschsprachige Menschen sein. Ja, möchte. Der Amerikaner sagt ja, das Whisky Ward. Das Whisky Ward. Presented by Kentucky Fried Chicken. Nee, also. Ja. Nee, aber könnte, wenn uns jemand was einsprechen will. Jemand mit einer tollen Radiostimme. Ja. Oder einer verruchten Whisky-Stimme. Und nun das Whisky-Wort mit Tobi und Max. Ja, schön. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns durch unsere bisherigen Whisky-Wörter gegraben und haben gedacht, was essentiell ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Altersangabe eines Whiskys. Genau. Scotch Whisky muss ja mindestens 3 Jahre waren es, gell? 6. 6? Ich glaube, dachte 6. Nee, oder ab. Gut, wie vorbei. Wir sind super aber vorbereitet. Aber 10 haben wir doch mal erklärt. Also, ich glaube 6. Oder ab 3 ist es Whisky und ab 6 ist es Scotch. Und ab 18 ist es Liebe. Ja. Ja. Ja, aber dann lass ihn doch einfach noch ein paar Jahre in der Flasche liegen. Ja, das geht aber nicht, weil der reift ja nicht weiter. Aber der wird doch trotzdem älter. Ja, aber er reift ja nicht weiter. Das ist jetzt nicht so abwürgend. Das war doch meine zweigekonnte Anspielung darauf, dass du dann so übernehmen kannst und sagst, ja, das Alter bezieht sich natürlich nur auf die Dauer der Fassreifung. Ach so, Entschuldigung. Und dann sagst du einfach, nee, das geht ja nicht. Muss mindestens 3 Jahre in Eichenholzfässern gelagert dann sein. Wie komme ich auf 6? Also Scotch. Weil halt unter 12 selten was veröffentlicht wird und mal so 6 gilt schon als sehr jung. Ja, ist schon sehr jung. Also das ist schon, macht schon Sinn. Gibt's einfach selten. Manchmal in so Spezialabfüllungen, wenn die in irgendeinem ganz komischen Fass. Ja, oder wenn die halt sehr, sehr junge Distillen, gab's ja auch ein paar jetzt, die neu aufgemacht haben, die bringen halt mal Whiskys raus, die jünger sind als 8, aber eigentlich. Um am Markt präsent zu sein. Ja, aber eigentlich ist schon so. 12. Ab 8 würde ich sagen, ja, ist so. Aber 12 ist schon, die allermeisten Destillen, die Standardabfüllung bei ganz vielen Destillen ist 10 oder 12 Jahre. Ja, macht auch Sinn, weil, wie gesagt, alles drunter ist halt wirklich noch, schmeckt noch sehr jung. Genau. Muss man sagen. Also es hat noch, dass der Geschmack noch nicht so rund, sag ich mal. Ja, und wir haben ja auch schon mal beim Thema Fassreifung und Finish gesagt, es kann natürlich auch zu lange liegen, aber gerade jetzt der McAllen ist zum Beispiel ein super Beispiel, weil der 18-Jährige wird nicht groß in der Herstellung sich von dem 12-Jährigen abweichen. Der 18-Jährige fein, oh, vom 12-Jährigen. Ja, der wird halt nur einfach dran. Länger. Dem tun die 6 Jahre halt super gut. Kann natürlich auch irgendwann zu viel sein, gerade wenn man irgendwie ein bestimmtes Finish noch hat, das auch dann zu lang sein kann. Aber an und für sich, ja. Entsprechend mit dem Alter steigt ganz gern natürlich auch der Preis. Der Preis, aber halt auch, wie gesagt, die Qualität. Was natürlich auch klar ist, weil du hast einfach länger was rumliegen. Noch 6 Jahre länger. Kapital. Totes Kapital. Totes Kapital. Ja. Daneben eine tote Maus. Ist auf jeden Fall so, dass in dem Verschnitt, sag ich mal, aus dem dann der Whisky besteht, die Altersangabe der jüngste Whisky im Verschnitt sein muss. Ja. Also kann es halt auch durchaus einen 8-jährigen Whisky haben, wo aber 24, 25-jähriger Whisky drin ist. Kommt vermutlich nicht so vor, so eine Riesendiskrepanz. Ja, weil... Außer da musste noch was weg. Das fasst es tropft schon so. Das mal noch mit verschneiden. Ja, genau. Ja, und wenn keine Altersangabe draufsteht, dann gnade euch Gott. Ist eine Überraschung. Nee. Wobei ja halt, wie gesagt, mittlerweile, oder ich sag mal, der Trend der Distillen, gerade im letzten Jahr, sehr dahin zog, Abfüllungen ohne Altersangabe und mit einem fancy Namen herzustellen. Genau. Quarter Cask zum Beispiel darf, glaube ich, gar keine Altersname, der Lafroy, keine Altersbezeichnung drauf haben, weil das Fass zu klein ist. Das ist ja nur ein Viertelfass und die Reifung dadurch, also nicht irgendwie irgendwie so hat die Richtung. Ja, die reift, also der Whisky reift schneller, weil er mehr Kontaktfläche zum Holz hat. Und deswegen da, also ich, das hätten wir jetzt natürlich, da habe ich nicht dran gedacht, ob das noch einen Einfluss hat, wie groß das Fass ist, dass das halt als normales Jahr gewertet wird. Ja, normales Whiskyfass halt, wie groß das? Ich schätze mal um 300 Liter rum. Ne? Ja, kann schon sein. Oder noch größer? So, nee, noch ein bisschen größer, weil wenn so ein Fassabfüllung sind doch ganz gerne mal so ein paar hundert Flaschen, also so 500-600 oder so. Ja, 500-600, A07, also 500 Liter. Ne? Ja, so rum. Vermutlich ist man. Ich glaube, wenn es bedeutend kleiner ist, dann darf man es auch nicht mehr einfach so. Ja. Kennzeichen. Wir kennen uns voll gut aus. Ja, man merkt, die Kategorie liegt uns echt, sie liegt uns schon am Herzen, aber manchmal vergessen wir das fantastisch vorzubereiten. Ja. Und haben das nur gut vorbereitet. Und heute ist nur gut vorbereitet. Und dann fallen uns selbst noch Fragen auf, die wir aber vielleicht ja dann mal in der späteren Folge noch behandeln können. Wir müssen uns eh ein wenig, ich werde jetzt einfach mal mitten in der Folge so ein bisschen anteasern, was so kommt im Jahr 2015. Avengers 2 und Star Wars Theme und Jurassic World. Ich meine jetzt im Newsfield Casters Podcast. Ach so, okay. Wir werden zum Beispiel 2 Folgen machen, indem wir mit anderen Podcastern zusammen etwas machen. Bei dem einen werden wir auch über Whisky erzählen und ein bisschen über die Herstellung und so etwas. Quasi das Whisky-Wort nur über eine Stunde lang. Ja. Und mit dem anderen werden wir wohl einen kulinarischen Abend mit Whisky planen. Etwas mit Essen und Whisky. Das können wir. Das können wir, ziemlich gut. Ja. Und dann werden wir auch noch sicher ein paar Gäste haben, die... Auf jeden einer Fall. Ist schon eine ist schon fest eingeplant. Ja. Wird sehr interessant im Jahr 2015. Genau. Und wir werden sicher mehr als einmal den Gag bringen. Ja, wir haben einen wunderbaren, tollen, berühmten Gast eingeladen. Der hat dann abgesagt, aber dafür ist jemand anderes. Ja, gekommen. Jennifer Lawrence wollte eigentlich kommen, aber jetzt sitzen doch wieder nur. Tja. Egal. 2015. Ja. Tobi, was denn so passiert außer Weihnachten und Silvester und Neujahr? Sollen wir mal unseren persönlichen Jahresrückblick 2015 starten? Ja. Nee, ich meine allgemein, so seit der letzten Folge. Wir haben uns ja 2 Wochen nicht gesehen. Wir haben uns wirklich sogar real nicht gesehen. Letzten Dienstag, was war denn da? Da war ich hier und wir haben deinen Wein getrunken. Richtig. Der sehr gemundet hat. Ja. Ja. Dazu machen wir auch den. Machen wir eine Special-Folge. Machen wir auch eine Special-Folge. Ja, irgendwie. Trinkt jeder 3 Flaschen. Der Wein begleitet uns und auch den Podcast sicher durch 2015 ein bisschen mit. Werde auch, wird gut möglich sein. Ja. Ja. Ja, was passiert? Irgendwie nichts wirklich Spektakuläres, aber trotzdem viel, muss ich sagen. Also ich hatte ja dann doch Urlaub, war natürlich Heiligabend familiär unterwegs und im ersten Weihnachtsfeiertag auch, wo ich, ja, meine Tante hatte geladen und groß aufgetischt. Lügen, oder was? Nee, vorzugsweise Wild und Wein. Das ist eine gute Mischung. Ja, war wirklich, ich hatte dir, glaube ich, Bilder geschickt vom Wein. Mhm, ja, die haben mir nicht viel gebracht, jetzt mir besser den Wein geschickt. Und die Bilder für dich behalten. Ja, wenn ich den Wein irgendwie aus diesem Haus rausbekommen hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich verkauft, statt ihn zu trinken. Ja. Weil dann hätte ich auf jeden Fall mal 4 Monate keine Miete zahlen müssen. Ja, ist doch gut. Ja. Ja, war doch sehr... Wir haben einen 99er Latour Pommerol. Paulac. Spricht man das so aus? Ich habe überhaupt keine Ahnung von französischem Rotwein. Ja. Ich nick jetzt einfach nur so. Und denk bei Latour dran, ach, der Peter Scholl Latour ist ja 2014 auch gestorben. Ja. Ja. Ja, den haben wir getrunken und ein 1993er Lafite Rothschild auch aus Paulac. War sehr lecker, muss ich sagen. Ja. War schon etwas älter natürlich. Man muss halt alte Weine mögen. Ja, gut, aber wenn du sagst, jetzt 93 oder 99 ist alt, wir sind ja noch älter. Wir sind ja auch nicht alt. Nicht wahr? Ja, war auf jeden Fall gut. Sehr interessant zu probieren, weil sich so alte Rotweine doch sehr interessant entwickeln. Werden halt. Die Frucht geht halt sehr zurück und das Mineralische sehr in den Vordergrund. Mineralische, ledrige. War sehr interessant. Ja, und sonst? Ich weiß nicht. Ja. Nicht viel, oder was? Nicht viel. Ich hatte Urlaub. So ungelungert. Ja, ich hatte Urlaub und habe halt sehr viel, also wie soll man sagen? Wenn man kreativer Output ist vielleicht ein bisschen hoch übertrieben, aber ich habe halt mal die ganzen Dinge gemacht, wofür ich sonst immer dann zu müde bin. Rasenmähen. Naja, aber ich habe zum Beispiel meinen Blog relaunched quasi und werde jetzt da ein bisschen anders rangehen. Ist mich nicht zur Relaunch-Party eingeladen. Nee. Schwein. Ja. Da kippt er sich Wasser über die Hose. Ja. Ist so heiß, das mit mir zu podcasten. Ja, red ruhig kurz weiter über deinen Blog. Ich muss gerade ein Tempo holen. Ja. Ich werde jetzt halt immer meine abendlichen Alkoholika, die ich zu mir konsumiere, in einem kurzen Foto dort online stellen. Und mit einer einfachen, aber zweckmäßigen Sternebewertung bewerten. Das spart mir Arbeit und den Lesern Lesezeit. Ja, und es schafft Vertrautheit für die Leute, die mal bei Amazon Sachen kaufen. Eben. Ja, ich habe auch so Kategorien, also ich habe Preis-Leistung, Aufmachung, Geruch und Geschmack. Ja, und da muss ich halt nicht groß ausführen, hier riecht nach Blume oder so, weil damit können die Leute am Anfang eh nichts anfangen, sondern ich sag halt, ja, der riecht gut oder schlecht und ist sein Geld wert oder nicht. Ja. Ich finde so einfache Sternbewertungen immer ein bisschen, also es soll jetzt keine Kritik sein. Nee, gerne. Also ich gucke das auch immer, wenn du das twitterst, aber dann denke ich mir immer so, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das auch probieren würde. Was natürlich eh schwierig ist bei Sachen, die Geschmack sind, weil man dann nicht so genau weiß und dann nicht einfach steht, ja, Display ist jetzt nicht so geil, wobei auch das ist eigentlich Geschmackssache, aber Display ist dunkel. Ja, ist halt, oft, kann ich schon verstehen, vielleicht eine kurze Geschmacksangabe wäre vielleicht ganz gut, ist aber auch, ist halt schwierig. Also, ich habe zum Beispiel auch ein paar Leute, die sagen, ja, das ist super so. Okay. Das ist, ist da ein. Ja, nee, ist ja auch okay. Freigestellt. Ich finde es halt, ja. Also für mich ist das einfach nicht so spannend. Ja, ich klar. Guck da halt drauf und ich muss auch ehrlich zugeben, am spannendsten ist eigentlich für mich selbst. Ja, du kannst halt nochmal nachgucken. Ich kann halt immer nachgucken, was ich so getrunken habe. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Weil ich mir halt keine Etiketten in ein Büchlein klebe, sondern ich mache halt dann gerade ein Foto und stelle das da hoch und wer sich das gerne angucken will, der kann das gerne tun und wer nicht, halt nicht. ja, was habe ich sonst gemacht? Sonst habe ich halt wirklich wieder unheimlich viel zum Thema Wein gelesen und gemacht und getan. Und ich glaube, so viel Podcast gehört wie seit meinem Studium nicht mehr. Also ich habe... Was hast du denn immer gehört? Ich habe die ganzen Podcasts vom 31C3 gehört, die da im Sendezentrum live gestreamt wurden. Hast du das dann auch immer live verfolgt oder hast du die dann nach oft nachgehört, ja. Da war ich dann doch so selbstbestimmt, dass ich nachgehört habe. Und halt ein paar neue Podcasts. Ja, was möchtest du da empfehlen? Zum Beispiel habe ich die zwei Mädels von Conscience gehört, neu. Was machen die? Was mit Wissenschaft? Was mit Wissenschaft? Die studieren an der Uni in Konstanz. Oder Konstanz. Konstanz. Ja, und machen halt so auch so einen Wissenschaftspodcast. Okay. Ein bisschen ähnlich wie Methodisch Inkorrekt. Die habe ich dir ja schon mal empfohlen. Ja. Nur halt mit Frauen. Ja. Ja. Find's besser deswegen. Ja, ist ja kein Videopodcast. Das investigativer Journalismus. Ist ja kein Videopodcast. Mach doch mal, dann schreibst du unter jedem Podcast, mach doch mal einen Vlog. Ich schreibe, ja, ihr seid schon ziemlich gut, aber ihr könntet noch besser sein, wenn ihr einen Vlog macht. Ja, geht doch mal auf YouTube und werdet Stars. Ja, Hashtag Freiheit. Hashtag Freiheit. Ja, ah, YouTube, da kannst du ja alles machen, weißt du? Hashtag Freiheit. Ja, sonst, was habe ich... Boah, war mein Urlaub langweilig. Aber mein richtiger Urlaub kommt ja auch erst noch. Das hier war ja jetzt nur so, weißt du, das war ja so der Entspannungsurlaub, wo ich so wirklich mal so völlig. Und jetzt kommt noch die Bildungsreise. 13 Tage Donau. ja, ich werde aber in der Tat nach München fahren, übernächste Woche, für eine Woche. Ja, ja. Ist auch mal schön. Und ich habe, ich werde das dann bestimmt im Podcast... Nee, nochmal erzählen, aber ich habe wirklich sehr viel, sehr viel Alkohol geplant in dem Urlaub. Ach so. Also ich wollte wir werden ein paar kleine Brauereien besichtigen, weil ich ja irgendwie das Bier neu für mich entdecke gerade. Das heißt? Ja, halt so Craft, Bier, kleine Brauereien, halt nicht... Hat Bier verkosten wie Whisky und Wein. Ja. Und ist wirklich saulecker, muss ich sagen. Ja. Könnte man bestimmt auch dich dran. Ja. Ich bin ja großer Fan von India Pale Ale. Ja. Ich finde es ja total geil, aber trinke ich halt irgendwie trotzdem fast nie. Weil wir waren mal in Luxemburg im Grund in so einer Kneipe, die hatten auch nur so Craft Beer. Das war richtig geil. Es war natürlich nicht so ganz billig. Ja. Aber in Luxemburg ist eh nichts billig, auch wenn du schlechtes Bier trinkst. Oder nicht so craftiges Bier. Es war voll cool. Also weil halt, hatten halt wirklich irgendwie so, keine Ahnung, 40 Sorten. Ich werde halt in München so dann mal mehr probieren können und da gibt's halt, ja, in München gibt's halt mehr Auswahl als in Trier. Und dann werde ich da mal einsteigen. Ja. Was ich dir aber auch empfehlen kann, ist das Petrusbräu hier aus Trier. Ja, kenne ich. Ist echt lecker, muss ich sagen. Ja, kenne Leute, die kaufen das eigentlich immer. Also haben, wenn sie Bier da haben, immer Petrusbräu, deswegen trinkst du es auch als mal. Also ich habe halt, wir haben halt jetzt das Winterbock, das Pilz und das Spezial probiert. Ja. Und das Spezial war schon sehr geil. Ja, sagen irgendwie fast alle, dass das Geilste ist. Hat auch irgendwie 7%, glaube ich. Ach so, ja, dann muss gut sein. Oder war es das Bock? Ja, ich weiß es irgendwie nicht so. Irgendwie, keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt über die Feiertage, auch weil ich ja dann immer noch irgendwie so unterwegs war, auch und Party gemacht habe und so, ich habe echt irgendwie momentan das Bedürfnis, ein bisschen weniger Alkohol zu trinken. Ja, kann ich auch verstehen. So. Also ich trinke eigentlich jetzt seit Silvester, es ist noch keine Woche her, deswegen will ich jetzt nicht irgendwie groß hier erzählen, aber seitdem jetzt auch, bis jetzt gerade den McAllen, hat zum Mal einen Schluck, aber irgendwie so wirklich. Ja, ich trinke halt nicht wirklich viel Alkohol, ja, aber ich trinke halt auch, schon stetig, muss ich sagen. Also so 4-5 Mal die Woche trinke ich schon Alkohol, aber halt oft nicht mehr als 1-2 Gläser Wein oder so. Ja, ich halt auch nicht. Habe ich auch vorher nicht. Gut, dann habe ich jetzt ein paar Mal so ein bisschen längere Ausflüge gehabt des Nachtens. Nee, aber irgendwie allgemein, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt so Anfang Januar, mein Körper hätte auch mal Bock, mal so ein bisschen kann ich durchaus allgemein entschlagt zu werden, sag ich mal. Also einfach muss ein bisschen weniger Schüsslersalz. Umgangssprache. Einfach mal ein bisschen weniger Sachen zu sich nehmen, die dem Körper Arbeit machen. Ja, finde ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Wenn ich es jetzt noch schaffen würde, früher ins Bett zu gehen, dann würde ich vielleicht sogar richtig fit sein. Ja. Weil das habe ich noch nicht so in den Griff gekriegt. Das habe ich auch im Urlaub gemerkt. Also mein eigentlicher bester Rhythmus ist schon so 3 Stunden nach hinten verschoben, wie ich es jetzt während der Arbeit habe. Also jetzt stehe ich halt gerade so um 5:45 auf. Und das ist halt einfach keine geile Zeit. Ja. Ja, es hat mir, ist auch nicht. Also, nee. Aber ich habe mich tatsächlich letztens mal so gefühlt, also da kamen halt jetzt einfach so ein paar Sachen zusammen. Ich habe halt oft lang Football geguckt, dann war es halt lang weg auch zum Teil, und das hat sogar dazu geführt, dass ich letzten Freitag musste ich um 9 aufstehen. Klingt jetzt total bescheuert. Und ich habe mich so gefühlt, als müsste ich normal, also so als müsste ich als Mensch, der sonst immer halbwegs normal aufsteht, um 6 aufstehen. Ja. Ich habe wirklich um 9 gedacht, wie kann man so früh aufstehen müssen? Was total Banane ist. Ja. Aber ich habe meinen Rhythmus halt so richtig verkauft. Und auch an allen Tagen, wo jetzt nicht irgendwie bis um 6 Uhr noch Football läuft, was mich interessiert. Das kam jetzt auch nicht ständig vor, aber 2 Mal halt. Wo es nicht irgendwie bis um 6 Uhr irgendwas macht, bin ich halt vor 2, 2:30 nicht im Bett und lese dann noch eine halbe Stunde, weil mein Rhythmus halt so ist, dass ich einfach noch fit bin. Also ich muss sagen, ich musste halt auch nicht raus morgens, das heißt, ich habe meistens so bis um 10 schlafen können, und 3 bis 10 sind halt 7 Stunden, das passt eigentlich perfekt. Aber ja, ich habe dann halt öfter auch einfach 4 oder 5 Stunden nur geschlafen, auch mal so ein paar Tage hintereinander, und es war nicht so cool, dann war es schon immer fertig abends. Und dann kam heute ein Geschenk des Himmels. Es war gestern auch wieder so um 2:30, denke ich, habe ich geschlafen. Und ich muss heute um 8:30 aufstehen, also 6 Stunden. Ja, wären es wieder nur gewesen. Und dann hat jemand geschrieben, dass das Seminar ausfällt. Dass ich nicht um 9:45 an der Uni sein musste. Ja, und dann habe ich weiter geschlafen bis um 11 ungefähr und habe mich mal ausgeschlafen. Das war sehr hilfreich. Du musst jetzt aber trotzdem heute früh. Ja, dann muss ich heute früh ins Bett gehen, ja. Also früh um 12 oder so. Ja, um 1. Ja. Ich denke auch, also mein perfekter Rhythmus ist, glaube ich, auch so 1 Uhr ins Bett und so 8-9 Uhr aufstehen, und dann kann ich, dann ist okay. Also, ja, oder so 1 bis 8 oder 2 bis 9, so 7 Stunden. Ja, genau, das eigentlich reicht okay. Es ist völlig okay. Ja. Aber jetzt so um 11 ins Bett und um 6 aufstehen ist einfach, nee. Also ich versuche auch echt später, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, meinen Arbeitstag so zu gestalten, dass ich nicht morgens vor 8 Uhr anfangen muss. Ja. Weil, also ich habe nichts dagegen, irgendwie ein bisschen mehr zu arbeiten oder viel zu arbeiten den Tag über. Aber was sich so rauskristallisiert, auch jetzt im Urlaub, wo ich halt, also ich war echt, habe nicht nur gegammelt, ich habe halt viel andere Arbeit gemacht, sage ich mal so. Ich verteile mir die Arbeit gern über den ganzen Tag. Mhm. So, teile mir das gern ein. Und habe nicht so, ja, ich muss jetzt um 7 auf der Arbeit sein. Ja. Naja. Das ist nicht so, das wird nicht mein Konzept fürs Leben. Ja, ich bin halt einfach in dem Rhythmus so ging, 1-2 Uhr erst schlafen zu gehen, seit mittlerweile fast 6 Jahren drin. Der ist bei mir halt echt einfach drin. Festgefahren. Weil seit ich aus der Schule raus bin und dann war ich im FSJ, muss ich auch erst um 11 Uhr auf der Arbeit sein und habe halt von 11 bis um 7 gearbeitet. Ja, und seitdem, und dann als Student musst du halt, also ja, 8 Uhr Vorlesung, Veranstaltung, wir sind da ein bisschen frei bei uns im Studiengang, die belege ich jetzt auch, wenn sie jetzt super interessant wären, aber die meisten Dozenten legen die auch nicht morgens hin, weil wenn die dann schon da sind, ja, da kommen noch weniger Leute und keine Ahnung. Ja, deswegen irgendwie als Student brauchst du auch nicht, sondern ja, um 9 Uhr aufstehen ist dann, passt eigentlich ganz gut, für duschen zu gehen, schnell zu frühstücken und zur Uni hochzufahren, wenn eine Veranstaltung um 21:45 losgeht. Du bist auch nicht so, dass du morgens erstmal so 1-2 Stunden Anlauf brauchst, oder? Überhaupt nicht. Ja. Wenn ich aufstehen muss, stehe ich auf und bin direkt da. Ja. Ist bei mir ähnlich. Also deswegen schlafe ich gerne halt bis zum geht nicht mehr und habe dann von mir ist auch nur wenig Zeit. Ja, genau. Dann gerade irgendwie was Kleines gegessen, bisschen angezogen, fresh gemacht und losgestartet. Ja. Ich dusche aber auch immer morgens. Ich gehe nicht abends duschen, weil das, also A, meine Frisur, also meine Haarstruktur ist auch so, dass wenn ich drauf geschlafen habe, das sie überhaupt nicht mehr kontrollieren lässt und einfach irgendwie, ich lege mein Haar halt so richtig platt. Das kann man dann noch nicht mehr kennen. Ja, das ist ein Problem. Das kennst du jetzt nicht so sehr. Hab ich eher weniger mit zu tun. Weniger. Und deswegen muss ich morgens eh die Haare nass machen, um die wieder in Form bringen zu können. Dann kannst du morgens duschen gehen. Ja, ich dusche halt nach der Arbeit. Allein schon, um halt den Geruch wegzukriegen. Also nicht meinen Körpergeruch, sondern den Weinproduktgeruch. Ja. Ist nämlich sehr, wird doch eher komisch angeguckt, wenn man in den Bus steigt und man stinkt voll krass nach Alkohol. Ja, und vor der Arbeit brauche ich dann halt auch nicht duschen. Ich wasche mich halt und dann ist es gut. Ja. Und das Haarproblem habe ich halt seit einigen Jahren nicht mehr. Haha. Wie subtil. Ja. Ah ja, auf jeden Fall wird wohl, aber wie mein Plan aussieht nach der Ausbildung, werde ich das hoffentlich eh nicht mehr brauchen mit diesem frühen Aufstehen. Gut. Der Vogel fängt den Wurm. Ja. Aber der muss auch früher schlafen und verpasst abends was. Ja. Gut. Kommen wir mal zu dir, weil du hast... Guckst jetzt auf meinen Themenzettel. Ja, ich gucke auf deinen Themenzettel. Ich bin nicht abgeschrieben. Und ich möchte dir auch noch ein wenig Gesprächszeit einräumen. Ach so. Und du hast bestimmt sehr interessante Sachen gehabt zwischen den Jahren, wie ich dich kenne, mit deinem ereignisreichen Leben. Mit meinem ereignisreichen, es geht eigentlich, es war echt viel zu Hause. Ja. Viele Leute, mit denen ich studiere, waren nicht da, weil die sind nach Hause gefahren. Und die waren zum größten Teil auch dann bis nach Silvester nicht da. Ich musste ein Referat für die Uni machen, bis gestern dann direkt am ersten Unitag, morgens mal Referat. Ja, war schön. Das, ja, war echt, was war denn dein Thema? Organisationsentwicklung. Organisationsentwicklung. Methode der Organisationsentwicklung. Also ist mit Organisation ist eine Organisation eine oder Organisation. Die Organisation gemeint? Wie die Organisation? Also die Organisation eine von Organisation. Sondern zum Beispiel ein Unternehmen oder ein etwas Ähnliches. Ja, und deswegen, da habe ich recht produktiv dran gearbeitet. Immer so zwischendrin, wenn mal ein Tag recht viel Zeit war. Ich habe kein Training gehabt, habe halt trotzdem ein bisschen Sport gemacht, aber halt, ja, das hat auch weggefallen. Und wenn, dann habe ich drin Sport gemacht, weil es war eigentlich durchweg ziemlich beschissenes Wetter. Ah, wobei, ich war mal, da war es so richtig -6 Grad oder so, war ich mal joggen. -6 Grad? Das war aber... Oder so -4 irgendwie. Es war auf jeden Fall saukalt und ich war joggen und war total geil. Ja. Ja, und ja, was habe ich sonst noch so gemacht? Ja, dann habe ich halt Videospiele gespielt und so Kram. Ne? Ja, das habe ich auch getan. Jetzt, ja. Gucke ich auf meinen Themenzettel. Dragon Age steht hier. Hast du durch? Hast ich habe Dragon Age fertig gespielt. Dragon Age Inquisition. In 75 Stunden, glaube ich. Also ich habe auch so ziemlich alles gemacht. Ich habe nicht jeden Scheiß gesucht, weil sowas mache ich nicht mehr. Ja. Ja, und ich fand es eigentlich ziemlich geil, das Spiel. Ja, also so, ja, wie soll ich sagen? Ich fand es nicht so geil wie die, wie andere BioWare-Spiele, weil mir irgendwie hat es mir ein bisschen gefehlt. In dem Spiel ist alles doch recht schwarz-weiß die meiste Zeit. Pardon. Du kannst in deinen Auswahlentscheidungen höchstens noch so Abstufungen treffen, wie sehr du das Böse verteufelst, sag ich mal. Also wie hart du das bestrafen willst, sag ich mal so. Aber du hast wenig, was zum Beispiel im ersten Dragon Age drin war, im zweiten auch noch ein bisschen und in dem Mass Effect halt, wenige Stellen, an denen du wirklich überlegen musst, in welche Richtung du dich entscheidest und für beide Seiten eine logische Argumentation möglich wäre. So. Da gebe ich dir vollkommen recht, muss sagen. Und das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe das vermisst, sagen wir es mal so. Ansonsten, also so die anderen Sachen, gerade die Sachen mit der Party und so, das war alles super interessant. Die Partycharaktere fand ich ganz cool, mit denen zu reden. Was ich auch ganz cool fand, ist, dass es mit dem Anbändeln mit einem bestimmten also mit den Charakteren so ein bisschen entschleunigt worden ist. Also du bist nicht irgendwie nach dreimal Gesprächsoptionen Herzchen auswählen mit einem in der Kiste. Glaube ich zumindest. Also ich hab. Früher waren die BioWare-Beziehungen immer ganz gern so ein bisschen, dass man, oder in BioWare-Spielen, dass man doch relativ schnell in der Kiste gelandet ist mit Leuten. Ja. Das haben sie rausgedingst. Also ich habe mit einem Charakter die ganze Zeit immer ein bisschen angebändelt, aber scheinbar nicht so weit, dass, also es, man kann den wohl auch rumkriegen, aber das war halt tatsächlich so ein eher kennenlernen und nicht direkt miteinander schlafen. Ja, erstaunlicherweise. Okay. Und die Sequenz miteinander schlafen habe ich halt auch gar nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht, was ich da noch hätte mehr machen müssen für, keine Ahnung. Ist ja eigentlich egal, weil ich fand das so okay. Ja. Ja. Aber ich finde auch bei den Dialogen ganz oft, die vermitteln dir das Gefühl, dass du irgendwie groß was beeinflussen und entscheiden kannst, aber eigentlich sind die doch recht leer, muss ich sagen, die Dialoge und die Auswahlmöglichkeiten. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, vor allem habe ich ja jetzt nochmal neu angefangen, weil mir mein anderer Charakter nicht gefallen hat. Aber irgendwie finde ich die, das ist schon ganz cool und irgendwie kommst du dir so vor, als ob du da krasse Dialoge führst und irgendwie was. Aber tiefergehend hast du doch relativ wenig Entscheidungsspielraum, beziehungsweise halt wenig. Also du musst halt nie entscheiden, weil eigentlich immer klar ist, wer jetzt gerade irgendwie zu verurteilen ist für ein bestimmtes Vergehen oder einen bestimmten Ablauf, der passiert ist und in welche Richtung du da entscheiden sollst. Du hast einfach wenig, wo du wirklich entscheiden kannst. Du entscheidest in dem Spiel nicht, du spielst das Spiel halt. Was ja auch nicht schlecht ist. Die Sache ist nur, man kennt es aus anderen BioWare-Spielen halt eben besser. Und wenn das halt zurückgetreten ist, klar, das ist cool mit der großen Welt und den unterschiedlichen Regionen und das, also es ist halt einfach anders als andere BioWare-Spiele, schon ein Stück weit. Ich finde zum Beispiel geiler, als ich Skyrim fand, weil ich einfach, bei Skyrim sind mir Story und Charaktere dann einfach zu unwichtig und zu banal, sage ich mal. Auch wenn das Dragon Age Inquisition nicht die hohe Kunst des Schreibens ist. Aber da ist halt mehr Interaktion noch mit Charakteren und mehr Dialog, den ich mir wirklich anhören möchte, drin, als zum Beispiel in Skyrim. Bei Skyrim fand ich es super langweilig. Und auch die Hauptstory bei Skyrim ist halt echt nicht so spannend gewesen. Ja, aber ja, ich weiß nicht, ich hätte es vielleicht so noch so ein bisschen fürs nächste Spiel dann wieder reduzierter und stringenter gehabt und ein bisschen mehr entscheiden, auch wenn es auf Kosten von, wir machen noch eine Region, wo du ganz viel erledigen kannst. Geht. Ja. Weil auf Dauer war das halt, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann halt die Zeit mal investiert und habe so ein paar Abende halt richtig viel und lang gespielt, weil halt auch einfach nichts anderes war, kein Training und keine Leute da waren. Aber eigentlich war mir das Spiel auch zu lang. So, ein Drittel zu lang. 50 Stunden reichen eigentlich. Man ist auch halt nicht mehr so, dass du da die ganzen Gebiete durchquesten kannst. Und das hat schon Bock gemacht, aber ich habe halt irgendwann angefangen, nebenbei Podcasts zu hören. Ja. Weil, ja. Da waren ein paar richtig geile Situationen drin, aber nicht so viel wie vorher. Und nicht so, ja, irgendwie nicht so cool. Ja, also es ist schon ein geiles Spiel, aber hat auch noch Luft nach oben. Ja, wobei, was irgendwie ganz geil fand, das hat sich also auch da manifestiert, ich habe halt relativ viel, so, also ganz viel gemacht in den Gebieten und ganz viel gequestet und war dann am Ende für den Rest der Hauptstory ein bisschen überlevelt. Aber das hat ganz gut damit funktioniert, dass das Spiel ja von der Story her immer mehr erzählt, wie einflussreich die Inquisition wird und so. Ja. Und so habe ich mich tatsächlich dann auch gefühlt. Also ich habe irgendwann zum Ende hin auch das Gefühl gehabt, die können uns ja eh nicht mehr aufhalten. Also nicht wie man auch ganz gern vermittelt wird, dein Charakter ist eigentlich der krasseste Held vom Erdbeerfeld und hat alles von Epics, aber eigentlich bist du immer noch furchtbar unterlegen, ja, damit die Story irgendwie in Anführungszeichen spannend bleibt. Und bei Dragon Age, weil ich so überlevelt auch einfach war und weil ich nicht auf einem von den Schwierigkeitsgraden gespielt habe, wo man alle 2 Sekunden pausieren muss, weil das ist mir dann auch zu blöd, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ja, dadurch hatte ich dann einfach am Ende auch richtig so dieses Gefühl. Ja, wir können das mit dem Bösen aufnehmen. Und das ist kein verzweifelter Kampf, den wir irgendwie dann noch gewinnen, sondern es ist ein Kampf, den wir gewinnen, weil wir einfach stärker und besser sind und die besseren Leute haben. Das muss ich auch sagen, das finde ich sau cool an dem Spiel, dass du da mit dieser Inquisition so, allein schon am Anfang, dieser Moment, wo dann alle da so stehen und du so die Inquisition quasi gründest, ist schon ein geiler Moment. Also den hatte ich auch lang nicht mehr bei einem Spiel, dass du dich wirklich wie ein Held gefühlt hast. Weil du bist natürlich schon immer der krasse Typ, hast du ja auch gesagt, aber so richtig rübergebracht wird's halt selten. Und da ist es halt wirklich also so, weil du bist einfach ein krasser Typ. Und das ist halt schon geil. Und was ich dann auch ganz cool fand, ich bin halt am Ende, also da gibt's ja auch so große Drachen, also 10 Stück. Spoiler. Nee, aber da gibt's halt auch so große Drachen. Und die sind schon am Anfang, wenn man zum ersten Mal die sind halt in den Gebieten so ein bisschen versteckt, sag ich mal. Aber wenn man in so Drachen reinläuft, wird man halt erstmal zerpflückt. Und am Ende habe ich aber die Drachen gejagt. Also da wusste ich halt, wenn ich mich ordentlich drauf vorbereite und weil ich halt auch ein entsprechendes Level hatte und eine Taktik dann hatte, und dann wusste ich halt, dass ich die Drachen jage und nicht halt mich vor denen fürchten muss, sondern die müssen sich vor mich fürchten. Vor mir so. Ja. Fand ich ganz cool. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Gibt halt noch andere, es kommt die nächste wunderbare Überleitung. Andere Spiele, wo man Entscheidungen treffen muss. Ich habe mir nämlich jetzt The Wolf Among Us gekauft. Ah, ja. Bitte nicht zu viel spoilern, das steht bei mir nämlich noch aus. Ja, ich habe das auch noch nicht durch. Ich habe die erste Episode gestern Abend fertig gespielt. Es gibt ja 5 und habe heute Morgen dann noch, bevor ich zur Uni bin, kurz eine halbe Stunde in die 2. reingespielt. Und ja, das finde ich richtig, richtig geil, das Spiel. Weil ich den Look furchtbar, furchtbar gut finde. Also die ist ja so Cell-Shading-Grafik und sieht dementsprechend natürlich auch sehr nach Comic aus, aber es ist ja auch eine Comic-Umsetzung. Wobei ich die Comics auch nicht gelesen habe, ist aber auch nicht notwendig, weil das Spiel irgendwie so 15, 20 Jahre vorher spielt oder so. Aber um mal grob zu sagen, worum es geht halt darum, dass die Fables sind halt Märchenfiguren oder Sagen, Mythenfiguren, die in New York leben. Allerdings lassen sie sich immer von so Hexen quasi verzaubern, dass sie aussehen wie Menschen. Ja. Und nicht auffallen, weil es gibt ja auch Figuren wie, keine Ahnung. Man spielt eben den Big Bad Wolf aus Rotkäppchen, großen bösen Wolf. Das ist den Charakter, den man steuert. Aber der hat halt eine menschliche Gestalt. Die meisten haben die. Ja, und das ist aber irgendwie so richtig schön Das ist schon sehr düster auch gehalten, hat einen super geilen Look, viel irgendwie auch so ein Neon mit drin, wenn man irgendwo in der Stadt ist, in Anführungszeichen unterwegs ist, so bist, du siehst halt, das ist halt nicht sehr märchenhaft, weil die sind halt in der Realität der von New York, sag ich mal, angekommen. Und dann gibt es natürlich auch alle möglichen Probleme, mit denen sich normale Menschen auch auseinandersetzen müssen. Ja. Und die spieltechnisch? Ist ja kein Ego-Shooter. Ist kein Ego-Shooter. Ist ja schon so eine Art Adventure, wobei du weniger so Rätsel, so Inventarrätsel hast. Du musst halt ganz viel geht natürlich über Dialog und du sammelst vorher auch oft in Räumen irgendwie so Informationen zu den, die dir in dem Dialog dann weiterhelfen, bestimmte Leute zum Beispiel der Lüge zu überzeugen. Also es geht auch grob ist eine Kriminalgeschichte, ja, um die es dann geht. Also du bist halt der Big Bad Wolf, ist der Bigby, ist der Sheriff für die Fables quasi. Ja, aber du musst halt immer ein bisschen drauf achten, vor allen Dingen in den Gesprächen läuft halt bei ganz vielen, eigentlich bei jeder Antwortmöglichkeit so ein Timer ab und der ist manchmal sehr kurz. Du musst dich sehr kurz für irgendwas entscheiden. Du hast keine große Zeit zu überlegen, was du halt sagen willst, sondern du musst halt sehr reflexartig und sehr schnell reagieren, was ich sehr cool finde. Und die haben halt auch schon bestimmte Auswirkungen, die Antworten, die du gibst. Zum Beispiel erinnert sich jemand dran, wenn du dem irgendwie ein bisschen auf die Nerven gegangen bist und dann taucht er später halt irgendwie auf oder du hast ihn mit irgendeinem Spruch ans Bein gepisst und taucht später halt auf und es hat dann Auswirkungen, wie du mit dem umgegangen bist. Da steht halt auch immer oben, der und der wird sich daran erinnern. Oder? Ja, das ist nicht schlecht. Ja, das und ist cool. Ich finde es einfach super interessant. Die Charaktere sind total geil. Ist super gesprochen. Ist halt auf Englisch. Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Da kann man sich ja Untertitel einstellen, auch Englisch, aber man muss schon sehr gut zuhören. Manche Leute nuscheln sehr oder haben so einen krassen Dialekt. Da muss man schon des Englischen relativ mächtig sein und auch aufpassen einfach, weil du halt auch drauf achten musst, was gesagt wird. Deswegen spielst du es nicht mal so nebenbei, aber ich denke, dafür mit Untertitel ist es eigentlich zu schade. Ja, ich habe die nicht an. Ich hab's, deswegen weiß nicht. Das sollten aber wahrscheinlich auch demnächst irgendwie, weil das bei dem Walking Dead kam das wohl auch später, noch deutsche Untertitel drin sein. Ja, also ich spiele dann sowas schon gerne dann auch Englisch mit englischem Untertitel, weil halt oft Nebengeräusch, also mir wird gesagt, mein Englisch ist schon relativ gut, aber manchmal verstehe ich, wenn Nebengeräusche da sind. Also Nebengeräusche und da die Charaktere manchmal einfach so leise ein bisschen in sich reinnuscheln, weil das halt in der Situation einfach so dann ist, dann hängst du halt da so manchmal, ein bisschen. Ja, gut. Steht bei mir auch noch auf der Wunschliste. Genau. Ja, und keine Ahnung, also emotional irgendwo die Charaktere, die ganz schnell hat mal irgendwie ein in irgendeiner Form, ob dies positiv oder negativ ist, irgendwie so eine emotionale Verbindung oder Einstellung zu den Charakteren. Und das ist sau cool. Sau cool. Und hast du das als... Das sind halt auch einfach... Entschuldigung. Ja, und sind halt auch einfach Momente drin oder so Wendungen. Also ich habe jetzt noch nicht so ewig weit gespielt, aber die einen schon ein bisschen erschüttern dann oder irgendwie krass überraschen, ohne so zu viel spoilern zu wollen. Und ist schon relativ brutal. Okay. Also das ist auch ab 18 und ist durchaus gerechtfertigt. Aber nicht so Gewalt um der Gewalt willen, sondern aber doch durchaus schon heftiger. Ist halt eine Kriminalgeschichte. Genau. Da muss man ja auch das bebildern, sag ich mal. Ja. Hast du das als digitalen Als Version? Download habe ich das gekauft. Weil's War ein Angebot, gell? 13 Euro, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie viel ich gespielt habe. Ich glaube, so 3 Stunden habe ich bestimmt schon gespielt. Ich bin irgendwo halt in der 2. Episode in der Mitte oder so. Ja, ist okay. Also. Das ist echt okay. Wird wahrscheinlich so auf so 6-7 Stunden rauslaufen. Aber die werden mich, glaube ich, sehr gut weiter unterhalten. Denke ich mal. Also, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Aber ich glaube, ich bin von der Qualität sehr überzeugt. Ja, sehr schön. Wunderbar. Willst du noch irgendwas? Dann hattest du mir geschrieben, du hast Tatortreiniger gesehen. Ja. Was sagst du dazu? Finde ich sehr gut. Ja, ist schon ganz lustig. Ja. Also ich habe tatsächlich mittlerweile schon, bin irgendwo Mitte der 3. Staffel, glaube ich. Die 3. fand ich, hat ein bisschen Hänger. Ja, es gibt so 2-3 Folgen, die fand ich nicht so super spannend. Ja. Also die anderen waren dafür zum Teil umso geiler. Die mit den Nazis ist richtig, richtig überragend. Ja, kurz zur Erklärung ist halt, Tatortreiniger geht um einen, ja, um einen Menschen, der Tatorte säubert, nachdem da die Polizei war. Und ist halt immer so eine Stundenfolge, die, denke ich... Eine Stunde? Ne, sind 30 Minuten, ne? Ja, also 25 bis 30 Minuten, so 6, 27 Minuten. Habe ich gerade mich, ja, 30 Minuten Folgen. Spielen halt in und um Hamburg, nehme ich an. Also, ja. Also, der Typ ist halt Hamburger. Ja. Und ja, ist sehr witzig. Also ist sehr abstrus, finde ich. Ja. Der kommt halt immer in so... Also das Saubermachen ist nicht die essentielle Sache. Nee, er trifft halt an jedem Tatort auf eine andere Person, mit der er über andere Themen dann sich unterhält. Genau. Und ist halt immer sehr abstrus und... Das stimmt. Ja. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Manche Sachen finde ich als nicht so super abstrus, aber die sind dann einfach intelligent. Also, was heißt intelligent? Die sind halt gut geschrieben, die Dialoge. Ja. Dann finde ich es aber nicht so super abstrus, also die, wo er da auf die Ex-Freundin trifft zum Beispiel. Ja, das... Die Charaktere sind schon, haben schon alle so ein bisschen Hau weg, aber wer hat das nicht? Wer hat das nicht? Ja. Wenn bei uns jemand Blut wegputzen müsste, dann hätte er bestimmt auch seinen Spaß. Ja. Ja. Warum nicht, ne? Ja. Ist dein Mitbewohner da? Noch. Noch. Ja, ist sehr geil. Ist schön, dass aus deutschen Landen auch ordentliche Sachen kommen. Ja. Ein paar Perlen produziert diese Fernsehnation ja doch. Manchmal, ja. Ja. Tatortreiniger gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Das stimmt. Nee, fand ich gut. Ja. Es läuft auch schon relativ lang. Es sind nicht ewig viele Folgen, weil immer so drei oder so. Läuft jetzt die vierte, da kommt, glaube ich, auch ein bisschen was. Da liefen also jetzt auch gerade irgendwie immer, Ende des Jahres rum ganz viele. 4, 5 oder ja, so. Ja, auf 1 Plus liefen, glaube ich, so 2 Staffeln durch oder so. Mhm. Ja. Ja. Und immer mittwochs im Moment kommt halt die neueste aus der vierten Staffel. Ich glaube, die sind jetzt gerade fertig oder geworden, letzten fertig? Mittwoch oder so. Ja, die ist übrigens sehr, sehr lustig, die letzte Folge. Ja. Ja. Ja, nee, finde ich sehr gut. Bin ich sehr angetan von. Sehr schön. Das gefällt mir. Wenn ich dir ist halt aber auch so angelegt, dass ich finde, das konsumiert man halt im Maßen so. 2 Folgen oder so, da wird es nicht mal, glaube ich, 10 Folgen am Stück. Ja, ja, kannst du halt auch gut mal so eine zwischendurch gucken, weil es halt... abgeschlossen ist auch einfach. Abgeschlossen ist, genau. Genau, ja. Also es jede gibt, Folge ist halt in es, sich es gibt schon so einen kleinen, ja, so ein bisschen was über ihn erfährt man halt schon stetig dazu, aber prinzipiell ist jede Folge eine abgeschlossene Folge. Genau. Das, also vor allen Dingen das könnte man, glaube ich, auch relativ von den ersten 1, 2 vielleicht auch relativ durchmischt, glaube ich, gucken. Ich glaube, es wird nicht so viel Unterschied machen. Also da kann man auch einfach mal die Folge, wenn jetzt gerade eine Folge im Fernsehen läuft, die gucken. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut. Möchtest du noch etwas anbringen? Ich weiß nicht. Wie lange sind wir denn schon am Aufnehmen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube eine knappe Stunde. Krass. Ja. Ich weiß nicht, ob das nächste Thema nicht zu... Einerseits glaube ich, das könnte ein zu großes Fass sein, andererseits könnte es, Out-to-Date ist nächste Woche eigentlich auch nicht. Naja, okay, ich sage es einfach mal, ich finde irgendwie so am Ende von 2014 habe ich irgendwie gemerkt, also 2014 so allgemein, jetzt nicht unbedingt für mich persönlich, war irgendwie ein ziemlich beschissenes Jahr. Ja, auf jeden Fall. 2014 also, war auf jeden Fall ein Kackjahr. Bin echt eigentlich zu halbwegs zufrieden, dass 2015 ist und 2014 rum ist. Ich weiß nicht, ob 2015 besser wird, aber auch so, also nicht, dass jetzt ständig nur tolle Sachen passiert werden in den Jahren davor, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, 2014 hat sich alles ist einfach wahnsinnig viel Scheiße auf einmal oder auf einmal zusammengekommen. Also ich muss sagen, privat war es auf der einen... Nee, privat habe ich jetzt nicht so gemeint. Also ich meine halt auch, privat war eigentlich auf der einen Seite sehr top, weil... ja, viele schöne Sachen passiert sind, aber so das Jahresende war auch echt nochmal so richtig kacke irgendwie. Auch privat und ja, in der Welt, muss ich sagen, ist, oder wie ja auch viele sagen und auch du sicher meintest, in der Welt und in Deutschland ist 2014 echt ziemlich viel Scheiße passiert. Ja. Hat ja mit der Ukraine angefangen und mit Pegida aufgehört. Ja. Und keine Ahnung, so viel. Deswegen habe ich es gerade, also gesagt, könnte auch ein zu groß Fass sein, aber wir müssen ja nicht alles in seiner Einzelheit diskutieren. Ja, wir können einfach ja bei dem Fazit bleiben, dass einfach auch noch ein wenig länger podcasten ist. Ja, ja, ist keine Ahnung. Ich habe auch eigentlich, glaube ich, keinen Bock mehr über die ganze Scheiße zu reden. Irgendwie, ich weiß auch nicht. 2014 hat sich angefühlt, in vielen Bereichen angefühlt, wie ein Scheiß, ja. Und war auch eins. Ja. Deswegen hoffen wir, dass 2015 besser wird. Ja, mit diesen aufmunternden Worten. Ja, ja, nee, aber ging ja auch vielen so und haben ja auch viele so betitelt. Also. Ja. Ja. Was war alles, ey? War Ukraine, ISIS, ja. Ferguson. Ferguson. USA oder allgemein. Ja, allgemein. Allgemein. Die Sache hat die, also, dadurch, dass ja auch viel irgendwie so im Internet lesen so kam und irgendwie relativ auch irgendwie in amerikanischer Kultur drin bin und mich da irgendwie informiere und auch teilweise zum Teil identifiziere mit bestimmten Sachen. Und da ist aber wenigstens die Hoffnung, da sind Leute auf die Straße gegangen, um gegen was wie Rassismus zu demonstrieren. Und dann denke ich mir, und dann gucke ich hier und da gehen dann gerade, also da sind ja wirklich unheimlich viele, unsere Generation oder auch so die Generation, die zu 10, vielleicht noch 10 Jahre älter sind als wir, die sind ja nicht großräumig für gegen oder für irgendwas auf die Straße gegangen. Ja. Oder also nicht in dem Maße, wie es jetzt zum Beispiel zu Zeiten von Vietnam oder so war, ja, in vorhergehenden Generationen. Ja. Und in den USA kann man das noch halbwegs positiv sehen, dass jetzt mal Leute wirklich auf die Straße gegangen sind, weil sie da was irgendwie gesehen haben, okay, Polizeigewalt, die mit Rassismus verknüpft ist, da muss man halt immer noch gegen. Wir können nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie rum, nur weil wir einen schwarzen Präsidenten haben. Da sind sehr viele Leute einfach auch auf die Straße für gegangen. Und in Deutschland gehen die Leute auf die Straße, um gegen den Islam zu demonstrieren. Wobei ich auch sagen muss, also wenn man sich die Zahlen anguckt, gestern war ja Pegida, die klar, Demos stimmt, in Deutschland, auch. Gehen auch sehr viele Leute in den Städten, wo Pegida-Demonstrationen angekündigt sind, auch dagegen sind, auf die Straße. Ja, das sind aber halt Leute, die gegen Leute auf die Straße gehen, die auf die Straße gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, die würden stimmt. nicht auf die Straße gehen, wenn keiner gegen, also so blödsinnig wie bei Pegida mitgehen würde. Ja, ja gut, ja, ich weiß, was du meinst, klar. Weil, aber, wobei ich dazu sagen muss, weil jetzt auch keine Problematik, die so schwer wäre, wie jetzt der Rassismus in den USA hier jetzt gerade vorliegt. Aber hier würde keiner jetzt für die Integration und Inklusion von ausländischen Mitbürgern auf die Straße gehen. Weil das natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Problematik hier einfach bei weitem nicht so groß ist wie in den USA. Ne? Bevor also jetzt da man hat ja schon einen gewissen Alltagsrassismus, der überall mitschwingt, aber es werden doch recht selten einfach Ausländer auf der Straße erschossen. Ja, zumal von der Polizei. Ja. Also das ist, vor allem. Die werden zwar häufiger nach dem Ausweis kontrolliert, auch, aber vor allem, wenn man sagt, Ausländer, und dann sind nochmal die Sachen mit Flüchtlingen und so, aber in den USA geht's ja tatsächlich dann einfach um Leute, die einfach nur eine andere Hautfarbe haben. Ja. Und nicht mal, es ist jetzt nicht okay, Ausländer zu schießen, aber nicht mal die, die Differenz kannst du da aufmachen. Die Schwarzen sind ja auch keine Ausländer, sag ich mal, die sind ja Amerikaner. Eben. Ja, eben. Ja. Genau. Das ist ja hier. Aber Migranten hier sind natürlich mit dem deutschen Pass auch Deutsche, aber. Ja, natürlich. Ja. Wie dem auch sei. Ja, fand ich aber sehr schön, muss ich sagen, am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich war auch etwas. Man hatte auch immer. Gibt genug Familien, sage ich mal. Ich fange mal anders an. Wo die Kinder Angst vor den älteren Generationen haben, dass die irgendwie was politisch Inkorrektes, sage ich jetzt mal, sagen. Ich war auch gespannt, ob das Thema kommt und wie meine Familie so dazu steht. Und was ich sehr schön fand, war, meine Großeltern haben gesagt, dass sie diese ganze Asyl, Anti-Asylbewerber, Anti-Flüchtlingssache voll scheiße finden, weil die wissen halt, und die waren halt auch Flüchtlinge damals. Ja. Viele alte Menschen in Deutschland sind halt auch Flüchtlinge gewesen. Und das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, ja, meine Familie ist doch eigentlich ganz gut drauf. Ja. Weil, ja. Also, ich schätze jetzt deine Family nicht so ein, dass da ein großes Problem ist, aber es gibt ja durchaus ältere Generationen, wo das Thema echt ein bisschen schwierig ist. Ja, ja gut, ich habe halt keine Großeltern mehr, wobei ich mir auch sicher wäre, dass sie ja auch keine blödsinnigen Meinungen zu haben. Ja, von daher, ich muss gerade überlegen, ob das bei uns in der Familie ein großes Thema war an Weihnachten, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Ja. Ja, bei uns auch nur relativ kurz. Ja, und da finde ich eigentlich gut, dass alle Leute in meinem Umfeld echt normale Menschen sind. Ja, und, also ich meine, du sagst, sie will ja jetzt auch keinen wieder irgendwie Ost-West-Konflikt anzetteln, aber das funktioniert halt tatsächlich in dem Ausmaß auch nur in Dresden momentan. Ja, aber ich weiß nicht, weil also ich glaube schon, dass dieser Alltagsrassismus ein allgemein deutsches Problem ist. Ja, klar, aber in dem Maße, dass Leute mit so einem Blödsinn noch dann auf die Straße rennen zu Zehntausenden, funktioniert es momentan. Also in München ist letztens abgesagt worden. Ja, da und in Köln haben sie, glaube ich, doch gestern Leute auch abgesagt, nachdem der Dom aus war oder so. Echt? Und da gehen, aber trotzdem, ja, das war wegen dann muss dann natürlich dann wieder bleiben. Ja, nee, dann gehen aber dann trotzdem die Leute auf der Straße, die dagegen auf die Straße gegangen sind, die sind trotzdem präsent. Ja. Ja. Also, dass das Thema nicht völlig zu verharmlosen ist ja klar. Vor allen Dingen auch, wenn man es anguckt, wie irgendwie die AfD bei letzten Wahlen irgendwie abgeschnitten hat. Ja, aber trotzdem, finde ich das, also, es ist... Ist sehr problematisch, auf jeden Fall. Problematisch, aber halt auch nicht überproblematisch. Wobei halt, ich kann dir sehr empfehlen, die Frind-Politik-Folge dazu zu hören, zu Pegida. Und den aktuellen Soziopod, der behandelt ab der zweiten Hälfte auch das Thema. Da wird halt festgestellt, dass das halt echt nur quasi ein vorgeschobenes Argument ist, die Flüchtlingspolitik, die Angst vor Islamisierung, die Menschen in Dresden haben halt eher Angst vor Armut, die haben Zukunftsängste. Ja, Zukunftsängste. Und weil sie die Zukunftsängste sind, dass Islamismus, Muslime, Ausländer, Flüchtlinge, sag ich mal, sind in Dresden kein Problem. Weil, ja, natürlich nicht. Weil die Leute gehen auf die Straße, weil sie Zukunftsängste haben. Ja. Und ja, genau. Und dann das ist halt, ich sag mal so, da haben halt die Initiatoren haben halt das Plakat benutzt, sag ich mal, und die Idioten rennen halt mit, weil sie kein anderes Ventil finden, sag ich mal. Ja, und das ist halt. Aber das ist auch ein Scheiße. Problem, was nicht bekannt ist, seit Pegida das halt zum Beispiel auch, wird sowas deutlich an Wahlergebnissen der AfD, die ja auch in so hirnrissige Positionen zu den Wahlzeitpunkten schon vertreten hat und trotzdem gewählt wird, weil die Leute aus der, Verzweiflung heraus, dass sie nicht wissen oder Angst vor ihrer Zukunft haben oder vor dem, was in der Zukunft auf sie zukommen kann. Ja. Und kein Vertrauen mehr dann in die klassischen Parteien haben, also wählen sie aus Protest dann die AfD. Ja. Weil es ist ja die Alternative für Deutschland. Das ist ja nicht umsonst recht clever so benannt. Ja. Das halt, man müsste den Leuten halt, also viele Leute sagen, ja, man muss die auslachen und absolut dagegen. Man müsste halt schon, ich glaube, die Politik müsste den Leuten halt zuhören, nicht mit ihrem scheiß Flüchtlings-Ausländer-Kack, den sie da verpratzten, sondern halt mal echt sich anhören, was sind denn die eigentlichen Ängste der Leute? Und wenn ich natürlich Sozialstaatabbau betreibe und hat so Sachen wie Hartz IV auf den Plan ruft, dann sind die Leute halt nicht ganz... Das stimmt, das ist aber auch schwierig, darüber mit Leuten zu reden, die nicht von der Position kommen, mit Hartz IV geht's mir scheiße, sondern mit der Position kommen, mir geht's scheiße, weil andere Leute, Flüchtlinge auch Geld bekommen und viel mehr Geld als ich als Hartz IV-Empfänger bekomme. Wenn das die Position ist, ist das schwierig, den Leuten überhaupt erstmal, du hast eigentlich keine Angst, dass jemand auch was bekommt, sondern dass du weniger auf der Strecke hast, bleibst. Ja. Und dann geh, also das ist aber auch wieder so ein typisches, da, man könnte ja auch für was auf die Straße gehen, ja, nicht gegen immer, was. Ja, der Deutsche ist immer dagegen, das war schon immer so. Ja, weiß ich nicht. Also wir sind ja auch, gut, okay. Man kann natürlich auch viel umformulieren, aber ja also ich habe jetzt gerade an Atomausstieg und gegen Atommüll, aber da sind die Leute ja auch für erneuerbare Energien. Ja, das ist ja so ein bisschen schwierig. Es ist aber schwierig, das zusammenzubringen. Irgendwo mal positiv. Aber halt, ja, also so die Leute ganz zu verteufeln, finde ich halt auch schwierig. Natürlich musst du die AfD und die Organisatoren dahinter, das sind halt Vollidioten. Das ist ganz klar. Aber ich kann mir nicht, also natürlich sind da viele Schwachmaten dabei, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei 15.000 Leuten das alles Nazis sind. Nee. Glaube ich nicht. Also dann würde ich gerne so schnell wie möglich aus diesem Land verschwinden. Aber es ist halt auch schwierig, das Problem ist halt auch schwierig, mit vielen von den Leuten noch irgendwo zu reden und zu argumentieren, wenn alles, was du irgendwie anführst, im Zweifelsfall ja eh dann irgendwie von der Lügenpresse kommt oder so. Da ist halt auch viel echt problematisch, weil es in Richtung Verschwörungstheorie geht und alles, was nicht in die Verschwörungstheorie reinpasst, das ist halt, wird natürlich wieder so argumentiert, dass es so gesteuert wird. Ja, damit, klar, ja. So kann man sich halt ziemlich leicht machen. Und dann wird es halt, ja, richtig. Ja. Das also, ist halt leichter als ich. Ja, und das ist problematisch, halt das Problem, wenn viele Leute in so einer leichten Denkweise irgendwo noch verharren. Ja, auf jeden Fall. Also, oder drin sind einfach und da gar nicht so rauskommen. Ja, also ist halt mein Punkt halt, man sollte schon irgendwie auf gewisse Sachen eingehen, aber natürlich den Leuten auch klar machen, dass das da gerade absoluter Schwachsinn ist, was sie hier produzieren. Ja, schwierig. Ich empfehle dir echt den, oder auch unseren Hörern, den Friend Pegida Podcast und auch den Soziopod. Beide ähnliche Meinungen, aber doch anders. Also die Grundprobleme erkennen beide ähnlich oder benennen beide ähnlich, aber Lösungen sind ein bisschen andere. Ja. Ja, so ernste Themen noch. Muss auch mal sein. Ja, muss auch mal sein. Ich bin echt froh. Leider nicht alles in 2014 zurücklassen. Ich bin echt froh, dass mein näheres soziales Umfeld, außer ein bisschen auf der Arbeit, doch komplett gegen Pegida ist. Und ich bin auch, glaube ich, der Meinung, dass wenn in Trier sowas mal stattfinden sollte, was aber ja zum Glück noch nicht angedacht ist, mehr Leute dagegen, also gegen Pegida auf die Straße gehen werden. Glaube ich auch. Ja. Ja. Und deswegen schließen wir mit dem, indem wir zitieren von einem Anti-Pegida-Protestplakat, sag ich mal, das ich gesehen habe, auf dem stand, egal wie Volk ihr seid, wir sind Völker. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Ja, für alle, die Whisky mögen und bis hierhin durchgehalten haben, Samstag, 10.01. ist Whisky-Stammtisch. Da seid ihr gerne eingeladen, wenn ihr uns mal kennenlernen wollt. Jo. Ja, kontaktiert uns einfach, falls ihr wollt. Ansonsten wünschen wir euch einen guten Start in 2015. Tschüss. Und danke fürs Zuhören. Bis dann. Bis dann. Tschüss.